Ey, na, ich hab alles schon probiert. Ich schick ihn Alben, schick ihm Briefe, scheint sie nicht zu interessieren. Ich bin der Erste hier, der nicht versucht, Hits zu imitieren. Ich brauch nen Vorschuss, um das Taschengeld der Kids zu minimieren. Jetzt mal ehrlich, Mann, die anderen haben schon viel bekommen. Ich will einen Deal bekommen mit Straßen oder Liebessongs. Ich bin down für alles, wenn mein Scheiß morgen nicht oben ist. Dann findet irgendwer in seiner Zeitung einen toten Fisch. Die Zeit's vorbei, um weiter höflich, nett und fair zu bleiben. Das ist kein Scherz, das hier ist mehr als ein Bewerbungsschreiben. Ich lieb den Scheiß hier, ich sag's laut, damit das alle wissen. Für den Fame will ich den Paten um meinen Gefallen bitten. Vito Corleone, der echte Vito Corleone. Ich bin geil auf teure Videos, auf die Krone. Ich verkauf hiermit mein Leben. Ich mach das nicht just for fun. Das nächste große Ding nach Bushido und dem Maskenmann. Hey, Mr. Label Boss, eine Beschwerde noch. Ich bin noch immer ungesigned. Es scheint, die Kunden sterben doch. Hey, ich wollte nicht so deutlich werden, doch krieg ich kein Angebot. Schlafen sie morgen auf nem Pferdekopf. Hey, Mr. Label Boss, eine Beschwerde noch. Ich bin noch immer ungesigned. Es scheint, die Kunden sterben doch. Ich wollte nicht so deutlich werden, doch krieg ich kein Angebot. Schlafen sie morgen auf nem Pferdekopf. Scheiß auf Kunst und Banger, denn die besten Garantien sind Geschäfte mit den netten Großfamilien aus Sizilien. Ich sag es noch ein letztes Mal, reden sie mit dem Labelchef, denn sonst geht es dem Label schlecht. Wer mag schon Betonschuhe? Ich find meine Songs cool. Ja, ich fühl mich aus der Korn und wer das anders sieht, der meidet besser jede Maulstation. Schließt sich besser ein und weint im Dunkeln in ein Tempo, denn draußen auf der Straße steht dein netter Herr im Trenchcoat. Besser morgen schon kauft jeder Hip-Hop-Fan die Single, weil sonst nachts ihr Handy klingelt. Ich zeig mich erkenntlich echt. Doch wenn sich rausstellt, dass sie mich belogen haben, ist mein Album explosiver Scheiß, wenn sie den Motor starten. Bitte nicht, das fickt mein Gewissen, denn dann schläfst du bei den Fischen und sag deinem Bodyguard, er hat sich da nicht einzumischen. Diese Familien wissen wirklich noch, was Blut bedeutet. Scheiß auf Schutzgeld, es geht doch wirklich nichts über gute Freunde. Hey, Mr. Label Boss, eine Beschwerde noch. Ich bin noch immer ungesigned, es scheint, die Kunden sterben doch. Hey, ich wollte nicht so deutlich werden, doch krieg ich kein Angebot. Schlafen sie morgen auf nem Pferdekopf. Hey, Mr. Label Boss, eine Beschwerde noch. Ich bin noch immer ungesigned, es scheint, die Guten sterben doch. Ich wollte nicht so deutlich werden, doch krieg ich kein Angebot. Schlafen sie morgen auf nem Pferdekopf. Aber nachdem wir alle sterben werden, gibt es noch ein Geheimnis, das ich dringend mit euch teilen möchte. Der Film Der Pate hat mich nie beeindruckt. Was? Der Pate hat mich nie beeindruckt. Wie kannst du nur sowas sagen? Ich fand den nicht gut. Aber der ist doch fabelhaft. Das ist der perfekte Film. Ich weiß, das sagen sie alle. Es heißt immer nur, oh, der Robert perfekte... Robert De Niro, Al Pacino. Ich meine, du siehst sonst nie Robert Duvall. Ich weiß nicht, ein begabter Schauspieler, aber ich fand den Film nicht gut. Wieso nicht? Hab nie einen Zugang gefunden. Dann erklär mal, was genau daran hat dir nicht gefallen? Der Film nimmt sich selbst zu wichtig, Lois. Was? Er nimmt sich selbst zu wichtig. Was soll denn das bedeuten? Weil er eine starke Aussage hat, er muss sich wichtig nehmen. Es dauert ewig, bis überhaupt was passiert. Du hockst da 6,5 Stunden und dann... Ich schaff's nicht mal, ich komm nicht mal bis zum Ende. Ich hab das Ende nie gesehen. Du hast das Ende noch nie gesehen? Kannst du sagen, der Film gefällt dir nicht, wenn du ihm nicht mal eine Chance gibst? Dann muss ich dir recht geben, das ist eine Unverschämtheit. Ich hab einmal versucht, ihn bis zum Ende anzuschauen. Und dann komm ich zu der Szene, wo die alle in den Lehnstühlen sitzen. Das ist eine tolle Szene, ich liebe diese Szene. Die wird in jedem Filmlexikon erwähnt. Ich kapier nicht, worüber die da reden. Es ist, als ob sie eine andere Sprache... Dann verliere ich das Interesse und schalte... Die sprechen Italienisch. Die Sprache, die sie sprechen, ist sehr subtil. Das ist etwas, das du nicht verstehst. Ich mag die nackte Kanone.